herzlich willkommen zum Uncast Episode 252 und ich habe Voice Actress verstanden. Ja, ja, genau. Die Themen heute Google I.O. Ja, da haben wir ein bisschen was zum Spekulieren. Ja, und dann gibt's natürlich wieder jede Menge News. Community war auch extrem aktiv diesmal. Und App der Woche, ganz klar. Zack, ich fange gleich an, denn es gibt viel zu bereden. Gerüchte, ja, besser spät als nie. Google I.O. 2015, ja, mit komischem Unterton. Ja, das ist aber mehr so ein Gefühl jetzt. So ganz begründen kann ich es nicht, aber habt ihr nicht auch das Gefühl, dass irgendwie so ein Unterton da drin ist? Zum Beispiel wird hier angepriesen mit Sprüchen wie Blow your socks off wearables. Ja, also... Ich weiß nicht, was ist, hau dich aus den Socken, Wearables, ja, ich weiß nicht, wie soll man Wearables eigentlich übersetzen, ne? Pff, ach, blöder Ausdruck, naja, egal. Oder dann Badass and Beautiful, Tech and Human, Love and Work, ATAP. Ich weiß ja nicht, das hört sich alles ziemlich komisch an. Möglicherweise deutet es halt auf verschiedene Sachen hin, die im Moment am Brodeln sind. Ja, man kann, oder die Gerüchte fangen hier, und das ist eigentlich vor allem verwunderlich, fangen hier ganz spät an zu brodeln, wenn man bedenkt, dass die Google I.O. ja schon am 29. Mai ist. Vielleicht gab es eben bei der letzten Google I.O. ein bisschen Ernüchterung, zumindest mal für den Mainstream, weil eben da nicht so viel angekündigt wurde oder für den Consumer-Markt quasi was gezeigt wurde, sondern es war wirklich so, wie es eigentlich auch gedacht ist, eine Entwicklerkonferenz sein soll. Aber man hat halt immer die Gelegenheit genutzt, ja, ein paar Knaller rauszulassen, und ehrlich gesagt, letztes Mal waren es keine Knaller. Ja, es waren zwar neue Sachen dabei, aber irgendwie langweilig. Und vielleicht ist es noch so da drin. Android M, da fehlt mir momentan so ein bisschen die Euphorie. Ja, Android M übrigens, klar, der Nachfolger von Lollipop. Ja, da geht die Mehrzahl der Gerüchte beschränkt sich darauf, was M jetzt eigentlich steht. Und das sagt schon einiges aus, wenn man sich hauptsächlich darum kümmert, was jetzt M bedeutet. Ja? Was für eine Süßigkeit oder wie auch immer. Ne? Einer meint, jetzt ist Marshmallow dran. ja. Aber ich meine, es ist, was ist denn bisher bekannt? Was kann man denn erwarten von Android M? Übrigens, Android M, ja, M könnte auch für Material stehen, ja. Aber natürlich nicht in dem Codename, weil das sind immer Süßigkeiten. Nur, ne, die Verbindung ist schon interessant. Ja. Aber so richtig was wissen tut man über M noch nicht. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Medien... inklusive mir auch nicht großes Interesse zeigen, weil eben doch alles auf das Lollipop fixiert ist. Lollipop jetzt mit 10% Marktanteil etwa. Und da geht man erstmal davon aus, dass jetzt hier Lollipop weiter forciert wird. Und jetzt wird überraschend M angekündigt. Ja. Das bedeutet aber nicht, dass es Android M ja dann morgen geben wird oder am 29. Mai geben wird. Ja, als ob das bei Google jemals passieren würde, zu schön um wahr zu sein. Nein, das heißt ja für die Entwickler eine Aussicht auf dieses Android M. Möglicherweise gibt es Entwicklerkits oder Ähnliches schon in etwas fortgeschrittenem Stadium, dass man das eben hier, dass eben die Entwickler hier dann loslegen können, um dann, wenn Android M rauskommt, dass es dann eben auch tatsächlich schon angepasste Apps gibt und dass die Entwickler da nicht so überrascht werden durch dieses System. Das wäre natürlich fatal, wenn jetzt Google sagen würde, ja, hier ist Android M, heißt Marshmallow, zack. Ab nächste Woche wird's auf die Geräte ausgeliefert. das wäre eine Katastrophe für die Entwickler und natürlich auch für die Hardwarehersteller. Ja. Aber das wird natürlich nicht passieren. Also keine Panik oder keine Hoffnung, je nachdem, was für ein Blickpunkt man das sehen möchte. Das wird so nicht passieren. Auf jeden Fall wird's interessant, vielleicht weil man so noch nichts großartig darüber weiß. Aber ich habe so ein dumpfes Gefühl, dass es wirklich nur so ein besseres Wartungsupdate wird, diesmal. Und Google tut auch gut daran, wenn jetzt nicht schon wieder alles über den Haufen geworfen wird. Das kann ich mir aber auch nicht vorstellen, weil das Material Design von Lollipop ist schon ziemlich gut aufgefasst worden von den Benutzern. Und deswegen wäre es jetzt meiner Meinung nach eine Dummheit, hier schon wieder grundsätzlich etwas zu ändern. Deswegen denke ich, dass da vielleicht kleinere Sachen nicht optischer Natur eben verbessert werden, geändert werden. Ja, und da darf man jetzt nicht den großen Paukenschlag erwarten, denke ich mal. Ehrlich gesagt, ich hoffe sogar, dass es nicht so einen großen Paukenschlag gibt, weil es müsste erstmal genug Marktanteil von Lollipop her, bevor man dann wieder auf M mit M zu sprechen kommt. Find's eigentlich schon ziemlich gewagt von Google, das bei dieser I.O. schon hier bekannt zu geben. Weil wie gesagt, es ist ja eigentlich eine Entwicklerkonferenz und dass jetzt eben hier die normale Presse manchmal hier das auffasst, da kann natürlich Google nichts dafür. Und die Leute erwarten dann Android M jetzt gleich auf das Gerät zu bekommen. Ja. Naja. Auf jeden Fall, die Google I.O. ist ja jetzt, da kann man sich jetzt schon eine App runterladen, dass man sieht, was da alles gibt an Vorträgen und so. Was offenbar als sicher gilt, dass Google ein Voice Access Service vorstellen wird. Und zwar um Apps zu benutzen, um Apps zu steuern, ohne dass man das Handy berührt. Ja. Da finde ich wichtig, dass Google darauf aufpasst, dass das auch bei älteren Versionen funktioniert. Denn 10% Marktanteil für Lollipop ist noch nicht so der Bringer. Also zumindest nochmal bei Jelly Bean, Entschuldigung, bei KitKat sollte das noch funktionieren. Dieses Voice Control, sonst sehe ich da das ganze ein Problem, das öfters auftaucht, ja, bei sowas. Und zwar, die Firmen starten einen Dienst. Nur wenige Leute können den Dienst nutzen. Die 10% werden ja nicht alle diesen Dienst nutzen, sondern die werden, da werden vielleicht, wenn's gut angenommen wird, die Hälfte davon dann Voice Access auch nutzen. Und dann ist dieses Voice Access da und die Mehrzahl der Nutzer kann damit nichts anfangen. Und das bringt Frust und auch dann im Prinzip dann die Gleichgültigkeit zu dieser neuen Funktion. Das ist schon oft passiert, weil in dem Moment, das dauert dann so lange, bis der Benutzer das dann nutzen kann, diese neue Funktion, ja, nämlich wenn er dann ein neues Handy hat. Aber dann ist die Funktion schon wieder interessant, weil es schon viel zu alt ist und vielleicht sogar schon wieder was Neues angekündigt ist. Ja. Das ist ja auch jetzt mit dem Android M so. Jetzt hört man hier schon die Ankündigung, dass daran gearbeitet wird, Android M, und viele haben noch gar keinen Lollipop drauf. Ja, und da fühlt man sich dann schon irgendwo mies. Ja. wenn man hofft, ja. Aber naja, bei einigen Geräten kann man sowieso schon alle Hoffnung fahren lassen, die werden noch nicht mal mehr Lollipop kommen. Und damit meine ich nicht nur ganz alte Geräte, sondern teilweise auch recht neue Geräte. Aber das ist natürlich wieder, steht natürlich wieder auf einem anderen Platz, da sind die Hersteller auch wieder gefragt, aber naja, ne? Gut, wie auch immer, die Google I.O. wird auch hier wieder Interessantes zutage fördern. Was ist das mit diesem Voice Access Dienst denn genau? Also wie gesagt, man soll Apps benutzen können, ohne dass man eben die Hände dazu benutzt. Einfach alles nur per Sprache. Das ist ein wichtiger Punkt, denn schon alleine dann, wenn man eben, im Prinzip fängt es schon an, mit dem Gerät anzuschalten. Ja, selbst dieser Schritt muss eigentlich übersprungen werden. Also ich meine, hier aus dem Standby rausholen. Und dann war es ja immer so, dass man zwar zum Beispiel eine App starten konnte, aber um sie zu benutzen, musste man dann doch eben wieder das Teil aus der Tasche holen und eben benutzen. Ja. Aber so könnte man dann mit diesem Voice Access, nicht zu verwechseln mit Voice Actions, ja, könnte man dann eben die ganze App per Sprache steuern. Das würde natürlich auch, stelle ich mal vor, eine Rückantwort von dem System benötigen bei manchen Sachen. Ja. So zaghafte Versuche wurden ja schon gemacht mit dem zum Beispiel Send Message to bla bla bla oder Send Hangouts Message to bla bla bla und dann startet Google Now ein Formular, quasi ein Eingabebildschirm, wo man dann aber drauf tippen muss und dann die Nachricht einsprechen tut, ja, und dann eben auf Send klickt und verschickt. So, jetzt könnte man das aber durchaus automatisieren, ja. Dass man dann eben zum Beispiel sagt, send hangout message to bla bla bla und dann please say the text you want to send, ja, oder please say your message und dann sagt man das, zack, bla bla bla und dann wird vielleicht nochmal nachgefragt, wollen Sie die Nachricht verschicken, das wird vielleicht nochmal vorgelesen. Ja, und dann zack verschicken. Übrigens Voice-Nachrichten, ja. Wäre das nicht schön, wenn Englischmann mit Hangouts auch Voice-Nachrichten verschickt werden können? So richtig gesprochene Nachrichten. Das wäre doch schön, ja. Man könnte es ruhig auch ein bisschen komprimieren, so dass zum Beispiel Musikübertragungen nicht sinnvoll wären, wenn da wieder da die Angst besteht, ja. Aber ich glaube, Facebook Messenger kann das und ich finde das immer mehr als ziemlich gute Funktion. Das würde ich mir sehr stark bei Hangouts wünschen. Aber auch bei Google Plus. Bei Google Plus kann man zwar schön direkt Videos direkt im Posting aufnehmen, aber mir fehlt eine Funktion, dass man einfach nur Voice aufnehmen kann. Warum? Ja, das ist doch optimal, braucht nicht so viel Traffic. Und da kann man schnell mal was posten, ja, eben als Sprachnotiz, ja, das wäre doch nicht schlecht. Nun gut. Ja, ich habe übrigens hier, war ich erstmal überrascht, ja, ich dachte, das wäre ein neuer PR-Gag oder so von Google, ich habe Voice Actress gelesen und zwar mehr als einmal, ja, ich habe den Google will Intro. Und dann dachte ich, das ist ein Fehler. Will introduce voice actress. Ja. Und das habe ich dann 3 oder 4 Mal gelesen, bis ich dann mal service at IO for controlling apps. Und da gucke ich access. Ja. Irgendwie war ich so fixiert auf voice actress. Ja. Also, die so, man sagt auch ganz abwertend Synchronsprecherin. Ja. Im Japanischen fällt mir das schon besser als Seiyu. Und da werde ich natürlich gleich hellhörig. Was? Voice actress? Ja! Nein? Okay, jetzt soll ich mich verraten. was können denn sonst noch angesprochen werden an Themen? Also ich tippe mal auf, also ohne dass ich habe bewusst jetzt nicht hier den Plan studiert, ja, was alles schon mal an Sessions geplant sind, ja, da habe ich mich jetzt also habe ich mich ganz davon ferngehalten, damit ich hier jetzt so richtig spekulieren kann, ja, ich muss wissen, ob stimmt oder nicht, ja, spekulieren, was für Themen könnten angesprochen werden. Also ich denk mal, auf jeden Fall müsste noch mal der Nexus Player angesprochen werden. Egal, ob das jetzt eine Entwicklerkonferenz ist oder nicht, wenn sie das nicht ansprechen, dann sehe ich aber ganz böse schwarz. Ja. Ganz, ganz böse. Und gut, Android M ist ja klar, wurde schon gesagt. Neues Android, wobei das fast schon unglücklich ist. dann denke ich mal auch wichtig, mehr über Android Auto zu erfahren, wie da der Stand ist und hoffentlich auch eine Möglichkeit, dass man Android Auto benutzt, ohne dass im Auto etwas eingebaut ist. Dass man dann quasi, es soll ja nur der Screen sein im Prinzip, der eingebaut ist. Und den hat man ja im Gerät, warum also nicht Android Auto im Gerät, ja, Halterung rein und zack. Ja, das wäre eine Sache. Aber das ist Wunschdenken, ob jetzt so konkret da was angesprochen wird, das glaube ich nicht. Aber auf jeden Fall Android Auto, denke ich, wird auch nochmal angesprochen, so allgemein, weil auch da noch, auch bei den Entwicklern, noch einiges an Fragen vorhanden ist, wie man mit dem jetzt umgehen soll, mit dem System. Ich erwarte auf jeden Fall auch genaueres über den Chromebit, ja, den diesen HDMI USB Stick, ja, ich sag deswegen USB Stick mit dazu, weil eben da noch ein USB Stromanschluss benutzt wird, aber ist ja ein HDMI, wird an einen HDMI Eingang angeschlossen. Da erwarte ich noch mehr Informationen, ja, und vor allem eine bessere, wie soll ich sagen, PR, weil auch für die Entwickler sollte das ein bisschen schmackhaft gemacht werden. Also bisher hat man nur einen kleinen Artikel, ich glaube von Asus war da sogar nur gesehen und ein paar kurze Sätze dazu und das reicht doch bei weitem nicht. Ich finde, das ist eine Sensation, das Teil, der Chromebit, und das könnte ruhig hier prominent behandelt werden, dieses Thema. Ja. Ansonsten ja Messenger, da wird hoffentlich auch noch drüber gesprochen. Die Konkurrenz ist ellenstark, ja. Skype natürlich, man glaubt es kaum noch, immer sehr stark vertreten, vor allem eben in Voice-Kommunikation. WhatsApp brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen, Text natürlich sehr stark, aber bei fast allen Messengern, auch bei Facebook, die fangen jetzt auch noch mit Voice-Übertragung an. Und was hat da Hangouts zu bieten? Eben nichts, gar nichts. Ja. Man kann zwar von Hangouts aus auch anrufen, ich weiß nicht, ob das bei uns geht, in den USA geht es jedenfalls, dass man da anrufen kann an normale Telefone, aber man, ich meine jetzt mehr so Voice-Nachrichten, ja, Voice-Sprache, die man eben kurz aufnimmt, verschickt dann. Ja. Der andere kann das hören, nehmt auch wieder eins auf, verschickt es und so weiter. Das ist eine faszinierende Sache und ich denke, mehr und mehr Firmen sehen da einen Markt und ich weiß nicht, wo Google hier bleibt. Manchmal verpennt Google auch einiges. Diese Livestreaming-Apps wie Meerkat und Periscope hat Google ja phänomenal verpennt. Ja. Die hatten, glaube ich, auch schon, habe ich gelesen, Pläne der Schublade, aber wurde alles immer hinten angestellt. Mit YouTube hätten sie eine wunderbare Plattform gehabt, für dieses Livestreaming direkt zu machen und das dann einzubinden, einzubetten in Google Plus beispielsweise. Aber stattdessen muss jetzt alles, hat jetzt Twitter die Zeichen der Zeit erkannt und dort die Firmen natürlich klar, dass diese Firmen dann auch, wenn Google da keine Unterstützung oder Perspektive gewährt hat, dass diese Firmen dann auch nicht für sich um Google groß kümmern und das Betriebssystem Android dann. Ja. Es wird sich zwar jetzt ändern, aber da haben wir wieder genau dasselbe Problem. Da werde ich auch später nochmal dazu kommen, ja, dass es eben ja fraglich ist, ob eine App, die nicht von Herzen für ein System programmiert wurde, überhaupt interessant ist. Das wird doch wieder nur Schrott werden. Okay, aber also Messenger, da muss auch noch ein bisschen was gesagt werden dazu. Und vielleicht wird es erwähnt am Rande. Ich hoffe es jedenfalls. Gut, jetzt lasse ich mal die Spekulationen. Wir haben ja noch mindestens wie viele Podcasts sind denn noch bis dorthin? Also wir haben noch 2 Podcasts auf jeden Fall, ja, bis dorthin, bis zur Google I.O. Und dann können wir noch kräftig drüber spekulieren. Ich denke, nächste Woche fängt da es richtig an mit der Gerüchteküche. Deswegen komme ich jetzt mal zu den News. Das Kameraduell der Smartphones Galaxy S6 gegen LG G4, das dürfte für viele sehr interessant sein. Bei Talk Android, die haben hier beide mal sich geschnappt und haben verschiedene Szenen aufgenommen mit als Foto und da kann man dann sehr gut erkennen, wo die Schwächen und Stärken von den einzelnen Geräten liegen. So arg so weit auseinander, muss man ganz klar sagen, liegen die auch nicht. Auf den Thumbnails kann man natürlich fast nichts erkennen an Unterschiede, ja, außer vielleicht ein paar Helligkeitsabstufen. Da muss man sich schon draufklicken und die dann direkt vergleichen. Ich mache das immer so: Ich öffne für beide Bilder hier ein einzelnes Tab, warte, bis die fertig geladen haben. Das ist unter Umständen dauert das ziemlich lange. Ich weiß nicht, in der Seite ist ziemlich langsam. Und dann switche ich hier den Tab hin und her. Und da kann man es am besten sehen, auch dann die Abmaße, die Auflösung, die Helligkeitsunterschiede und. Das kann man dann wunderbar machen, weil man immer wieder hin und her klicken kann zwischen den einzelnen Tabs dann. Und das ist dann doch schon, wenn man sich das dann genau anguckt, kommt schon so ein paar ernüchternde Sachen zutage. Immer gucken, dass man es nicht verfehlt. Die Kamera, also mein Fazit, die Kamera vom S6 Edge ist sehr, sehr gut. Bei wenig Licht scheint mir aber das LG G4 die Nase etwas vorne zu haben. Ja. Und bei Sonnenlicht sind die Farben meiner Meinung nach auf dem S6 Edge doch ein bisschen schöner. Aber das ist natürlich jetzt auch wieder ein bisschen Geschmackssache. Wie gesagt, schaut es euch mal an. Ich habe den Link natürlich hier reingesetzt in den Shownotes. Ja, das mobile Web gehört Android. So sieht's aus, denn die Grafik, die hier Statista veröffentlicht hat, ist eigentlich eindeutig, Leute. Ja. Wahnsinn, was hier, das war mir gar nicht bewusst. Ja. Bisher war ja der Mobile Traffic die Domäne von iOS eigentlich. Ja. Damit ist es jetzt vorbei, denn hier hat Android kräftig zugelegt. Allerdings muss ich auch sagen, das geht schon ein bisschen länger so, nämlich seit Juli 2014 bereits wurde der Traffic, der Mobile Traffic von Android überholt. Vorher, noch im April 2014, sah es ganz, ganz anders aus. Ganz, ganz anders. Und das ging also recht schnell, diese Änderung. Ne? Kann das nicht mehr festmachen, an was da jetzt vielleicht hauptsächlich der Grund gelegen ist. Aber im letzten Monat, im April, ging dann die Gabel so weit auseinander, dass momentan der Android-Anteil am Mobile Web, ja, Mobile Web bei 52,5% steht und bei iOS auf 38,8%. Das ist eigentlich schon ziemlich heftig. Und ich würde gerne wissen, warum das so ist, was da zu diesem Split da geführt hat, aber das werden wir mal so nicht gesagt bekommen. Oder das werden wir so nicht sehen. Denke ich mal. Ja. Ja, ich habe eben schon drüber gesprochen mit Apps, die eben für andere Systeme entwickelt wurden, mit Herzblut, ja, von Fans für Fans. Und dann kommt so eine Firma und kauft dieses kleine Unternehmen, ja, kleines Softwareunternehmen und möchte das für seine Zwecke einbinden. Und zufälligerweise ist es der Feind. Ja. Und dann frage ich mich, ob das so gut ist. So jetzt geschehen bei Timeful. Google hat Timeful gekauft, ein vielversprechender, wie soll man das sagen, Kalender, Organizer, also schon ein bisschen neue Herangehensweise an das Problem oder an das Thema Kalender, To-Do-Liste und so weiter und so weiter. Und es war sehr vielversprechend und es hat auch sehr viele begeistert. Ja. Also damit war es eine innovative App, ja, für iOS. Und die Firma hat keinerlei Anstalten gemacht, zu keinem Zeitpunkt, jemals diese App für Android herauszubringen. Genau. Eine Suche hat dann nämlich zum Beispiel ganz klar ergeben, ja, dass noch nicht ein einziger Eintrag in der Datenbank war, stand letzte Woche. Nicht ein einziger Eintrag, noch nicht mal das Wort Android wurde genannt. Und das ist natürlich, das ist auch eine Aussage. Das kann man schon als Nachricht verstehen. Ja. So, und jetzt kommt Apple, kauft es, Entschuldigung, kommt jetzt Google und kauft die Firma und jetzt wird auf einmal wird jetzt Google erwähnt, ja, da ist doch schon wieder was drin, ja, also Google wird erwähnt, Timeful joins Google, ja, aber Android wird wieder mit keiner Silbe erwähnt, ja. So, was, ich weiß nicht genau, ich meine, Google hat sich schon was gedacht dabei, ja, aber jetzt mal wirklich, Leute, die so versessen sind auf ihre, ich meine, die hatten ja einen Grund, warum sie das ausschließlich für iOS programmiert haben, ja, das hatte ja einen Grund für die. Und jetzt auf einmal müssen sie sich ins Google-Universe einfügen und das heißt Android. Ja? Und der erklärte Feind von Apple, das hat Apple übrigens gemacht, ja. Da brauchen wir ja, glaube ich, nicht mehr drüber zu sprechen. Mittlerweile kennt ja jeder den Ausdruck, der da gebraucht wurde. Und das ist auch eine Sache, ja. Auch das ist ein Problem, jetzt hier der Feind zum Feind übergelaufen zu sein, ja. Vorbei ist es mit den Einladungen für die Apple, Keynotes oder sonstiges, ja, die Konferenzen, ja. Ja, es ist jetzt vorbei, ja. Und die Schelte von den Apple-Fans wird groß ausfallen, definitiv. Ja. Ist auch schon ziemlich groß ausgefallen. Für viele Apple-Fans ist jetzt Timeful komplett gestorben. Ja. So sieht's aus. Weg ist die Basis, weg ist die geliebte Fanbase, ja. Und wie ticken die Entwickler? Ja, das frage ich mich immer. Ist das wirklich sinnvoll? Klar, natürlich. Geld kann so einiges bewirken. Aber Liebe erzeugt Geld. Also richtige Liebe erzeugt Geld eigentlich nicht, oder? Oder? Und wenn, dann ist das auch schon sehr bedenklich. Ja? Also im Prinzip, statt dass sie jetzt ihre Idee für ihr Herzblut arbeiten, ja, arbeiten die jetzt für Geld. Zack. Gut, schön. Und mal sehen, wie lange. Mal sehen, wie lange das einige mitmachen von den Entwicklern. Ja. Also was ich damit sagen will, ist halt, dass es immer kritisch ist, wenn man Firmen kauft, die eigentlich auf die Konkurrenz, voll und ganz auf die Konkurrenz gesetzt haben und wo man schon merkt, dass eine Abneigung vorhanden ist gegen das System, für das sie dann jetzt was machen müssen. Ich finde das ziemlich unsinnig. Eigentlich würde ich nur Entwickler in meinem Team haben wollen, die auch wirklich sich für das System einsetzen, die auch wirklich hinter dem System stehen und jetzt nicht nur deswegen dafür programmieren, weil sie programmieren müssen, weil sie gerade gekauft wurden, jetzt müssen sie für das schreiben. Ja, was ist denn das? Das ist keine Grundlage, finde ich. Ja? Ich kann auch nicht in einer Metzgerei, als Veganer kann ich auch nicht in einer Metzgerei anfangen. Ja, ich glaube, das ist klar, dass ich da nicht so gut dort mitarbeiten würde, wie vielleicht die Kollegen, die dann ja, das total finden, total genial finden. Das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, ja, aber oder zum Beispiel, man ist Porsche-Fan, ja, man ist wahnsinniger Porsche-Fan, man kennt alles, ja, und liebt Porsche und hat für Porsche sogar was gemacht, ja, also zumindest mal für die Autos, ja, man war Händler oder irgendwas, ja. So, und jetzt muss man was anderes verkaufen, ja. Auch wenn das gut ist, ja, wenn das dann zum Beispiel BB ist, ja, oder was weiß ich, Lexus, war das schlecht. Aber, ja, man liebt doch Porsche. Warum dann jetzt Lexus? Hm? Genau so ist es. Und das ist jetzt die gute Frage, wie geht es jetzt weiter? Also ich bin sehr skeptisch und das als Warnung zum Schluss, falls Google auf die Idee kommen sollte, eine separate App für Kalendermanagement und Verbindung mit Gmail und so weiter für iOS zu machen und dies nicht zeitgleich auf Android bringt und in dieser Form und in dieser Qualität, dann wird aber die Hölle losbrechen über Google. Denn dann werden sich hier Millionen Android-Fans verarscht fühlen. Habe ich das jetzt gesagt? Ja, ich hab's gesagt. Und ich glaube auch dran. Also ich wäre dann stinkesauer. Stinkesauer. Ja. Kann ich drauf hassen. gut, Google Plus, ja, immer wichtiger für die bestehende Basis. Ich weiß, es entspricht nicht dem, was man in der Presse hört. Also, ich sag's euch schon mal klipp und klar, was in der Presse über Google Plus gesagt wird, ist absoluter Müll. Es kommt nämlich daher, ich kann es immer nur wieder erwähnen, vielleicht glaubt es dann jemand, aber es ist eben so, dass niemand außer Google überhaupt die Zahlen hat, wie Google benutzt wird, wie Google Plus benutzt wird, weil nämlich, und das ist unbestreitbar, ein Großteil, und ich würde sagen, der größte Teil der Nachrichten bei Google Plus nicht öffentlich verschickt wird, sondern bestenfalls in Circles und oft auch privat von Person zu Person. Das ist auch in meinem direkten Bekanntenkreis so. Also, ausrechnen, ja. Also ich glaube, 80% von den Leuten, die ich kenne und Google Plus benutzen, machen ausschließlich Postings von Person zu Person. Ja. Und das hat einen guten Grund, weil es das die beste Plattform ist, für zum Beispiel Fotos zu sharen, aber oftmals ist eben nur ein kleiner Kreis, den man das Foto überhaupt zeigen will. Ja. Deswegen ist es nun mal so. Und das wird natürlich vollkommen ignoriert. Ich weiß nicht, irgendjemand hat es, ich habe da auch jetzt keinen Link dazu. Ich habe das gelesen. Jemand hat mal ausgerechnet, also so grob überschlagen, wie das, wenn das Verhältnis, wenn man das so und so sieht, das Verhältnis von Umfragen und so, dann müsste hier Twitter schon dermaßen weit abgeschlagen sein, das ist unfassbar. Aber Twitter ist eben noch im Spiel, weil da fast alles öffentlich ist. Und bei Google Plus ist das meiste eben nicht öffentlich. Ja, und deswegen, die Presse, die wovon Tuten und Blasen keine Ahnung hat, die guckt da rein und sagt, ja gut, da ist ja nichts los, ja wunderbar und tschüss, das war's, sehr gut, Ghost Town, ne, kennen wir schon, die dummen Sprüche. Vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Ich merke das gerade bei mir im Feed, da geht's ab ohne Ende. Es wird immer stärker. Ich hier den ganzen Tag bimmelt mein Smartphone schon, ja. Selbst hier im Podcast haben sich ja schon welche beschwert darüber, dass ich mal mein Handy ausschalten soll, ne, weil es dauernd bimmelt. habe ich jetzt auch gemacht dann als, ne? Die Nutzung geht zumindest mal die Leute, die jetzt schon bei Google Plus sind, ja, geht stark nach oben. Also es wird immer mehr gepostet, gemacht, übertragen, geshared. Vermutlich deswegen, weil auch immer mehr und immer bessere Änderungen eingeführt wurden, die das alles noch ein bisschen erleichtern, hier was zu schicken. Die Material Design Änderungen, die scheinen auch damit eine Rolle zu spielen. Es ist jetzt natürlich für viele Leute ansprechender, das darüber zu machen. Ja. Ich habe hier übrigens auch mal, wenn ihr mal jemand Google Plus empfehlen wollt, ja, dann könnt ihr hier mal diesen Link, zu dem äußerst umfangreichen Posting auf Google Plus weitergeben. Da sind so viele Links drin für alle Sachen, die ihr dazu braucht für Google und Google Plus, um da mal hier eine große gute Grundlage zu haben für die Benutzung. Allerdings würde ich das nur technisch versierten Leuten schicken. Die werden erschlagen von den vielen Informationen. Muss man auch sagen. Ja. Ja, und ja, ein Zeichen dafür, dass Google Plus nicht, wie es manchmal behauptet wird, tot ist, ja, bei Google. Das hat man jetzt auch gesehen durch die große Zerschlagung von Google Plus. Was wurde daraus? Ja, gar nichts. Es ist alles wie bisher mit der Foto-App und so weiter, ja. Nichts groß passiert. Und das zeigt, dass es dass Google Plus nach wie vor der Dienst eben ist, der bei Google wichtig ist. Und es zeigt auch was anderes. Wurde jetzt auch ein neuer Dienst eingeführt bei Google Plus. Das Update bringt jetzt Collections. Kam ziemlich überraschend. Ja. Und Collections, was ist das? Man kann jetzt also eine Sammlung von Posts selbst machen, wo man auch Posts, also quasi sharen kann, da rein in diese Sammlung, in diese Collection. Das heißt, man muss nicht alles selbst posten, sondern man kann eben auch das, was man normalerweise in sein Feed teilen würde, das kann man dann eben auch hier rein teilen. Übrigens interessant ist, dass alles, was man in eine Kollektion reinteilt, wenn ihr das auf öffentlich stellt, diese Kollektion, dann wird es auch eben in den eigenen Feed reingestellt. Ihr könnt also wählen zwischen öffentlich, nur die Zirkel, also alle Zirkel, die man hat, beziehungsweise Kreise heißt es ja bei uns, ja, und nur privat. Also nur man selbst kann das sehen. Diese Einstellung kann man nicht mehr ändern im Nachhinein. Geht nicht. Das hat auch einen Sinn, ja, aber interessant ist die Funktion, dass man eben auch private Kollektionen erstellen kann. Somit kann man ein eigenes Archiv machen, zum Beispiel von Postings, ja, die man sich gerne merken möchte, merken will oder aufheben möchte. Ja, die kann man dann selbst in seine Kollektion übertragen und dann hat man alles an einem Fleck. Oder auch selbst zum Beispiel sich Momente zu sichern, und klar zu machen, dass das eben nicht in den Feed geht, sondern nur für einen selbst ist. Also auch eine private Kollektion von Momenten und so weiter und so weiter, wo sonst niemand drauf Zugriff hat. Das ist eigentlich eine faszinierende Sache und das wird sicherlich auch wieder sehr stark genutzt werden. Und auch da diese Funktion wird nie zu statistischen Zwecken ausgewertet werden können, wie viele Leute also jetzt Google Plus dann zum Beispiel nutzen, um die eigene Sammlung von, was weiß ich, Rezepten, ja, aufzubauen. Überlegt euch mal, wie super einfach das geht. Ihr sucht jetzt nach Rezepten, ah gut, das kommt in mein Rezeptbuch, zack, share, und ruckzuck habt ihr eine beachtliche Kollektion an Rezepten aufgebaut. Das ist nur ein Beispiel, ja. Aber auch die öffentlichen Kollektionen, die sind natürlich faszinierend. Und zwar hat es den Sinn, ihr werdet zum Beispiel regelmäßig samstags überflutet von Caturday-Posts. Ja, ich finde die super gut und die gucke ich mir auch an. Ja, und die möchte ich auch haben. Ja. aber ich kann natürlich verstehen, wenn jemand überhaupt keine Lust hat, hier auf einmal jeden Samstag hunderte von süßen Katzenbildern zu sehen. So. Die Idee bei der Kollektion ist, ihr macht jetzt eine Kollektion Caturday. Ja? Nur als Beispiel. Oder Tiere. Habe ich zum Beispiel auch. Ja, Kollektion Animals. So, da kommen jetzt alle Katzenbilder und Tierbilder rein, die ich so sharen möchte. Ja, weil ich weiß, dass einige Leute das total süß finden und nur deswegen in meinem Feed rumstöbern, um mehr süße Tierbilder zu sehen, ne? Goldig. Und ja, wie kriegt man das jetzt über den Hut? In einen Hut? Also die einen Leute finden das schlimm, wenn zu viel was weiß ich, Katzen zu sehen sind, und die anderen Leute, die wollen das haben. So, ich poste jetzt das alles in Animals, und wer eben keine Tiere sehen möchte in meinem Feed, der muss nur dann, sobald er sieht, ach, was ist denn das? Nein, jetzt schon wieder ein Tierbild. Was? Kollektion Animals? So, anklicken und aufhören, dieser Kollektion zu folgen. Standardmäßig folgen alle eure Followers und auch die neuen, die dazukommen, standardmäßig allen euren Kollektionen. Das heißt, die sehen eure Postings, die ihr in die Kollektion macht, wenn die öffentlich sind, auch eben in ihren Feeds, wenn sie euch folgen. Ja? Aber wenn derjenige jetzt sagt, gut, also dem seine Postings finde ich zwar gut, aber samstags dreht er immer komplett durch und ich will die Katzen nicht sehen. Also, diesen Ordner abwählen oder diese Collection abwählen, sagen, nein, ich will keine Bilder mehr aus dieser Collection haben, und schon ist man verschont geblieben und trotzdem kriegt man noch Bilder, die dann eben mit den anderen Themen was zu tun haben, die derjenige dann gern hätte. So sieht es aus, und deswegen ist das eine ganz tolle Idee. Außerdem ist es auch noch so, dass man zum Beispiel Kollektionen folgen kann, ohne dass man die Person folgt. Das ist natürlich für die Person selbst etwas schlecht, weil man dann eben von der Statistik her wieder, wieder einen Nachteil hat. Ja, es gibt, ja, es tut mir leid, die Statistiken sind offenbar wichtig, ja, immer noch, leider. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel sehe, ich gehe jetzt hier mal Collection, ja, Featured, und da sehe ich natürlich jetzt erstmal einige Collections, die eben hier so aufgelistet sind, und dann kann ich jetzt hingehen und kann zum Beispiel sagen, hier Photos of Finland, ja, diese Kollektion ist von Finland Explorer, ja. Jetzt möchte ich aber dem nicht folgen, sondern nur diesen Fotos dieser Kollektion. Also klicke ich nur bei dieser Kollektion auf Follow, und damit hat sich die Geschichte. Jetzt könnt ihr also besser auswählen, was ihr sehen wollt in eurem Feed, sofern sich natürlich die Leute dran halten, auch wirklich nur die Sachen in ihrer Kollektion posten. Und gleichzeitig habt ihr auch die Möglichkeit, euren Feed noch weiter zu straffen, indem ihr eben sogar nur bestimmten Kollektionen folgt. Ja. Zum Beispiel gibt's hier von hier Jana Nystrom, ja, die arbeitet, glaube ich, bei Google Plus sogar, glaube ich, ja, genau, oder sowas. Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist sie, nein, die arbeitet nicht bei Google Plus, die ist selbstständig und helft bei Google Plus oder sowas. Egal, wie auch immer. Ja, die ist anscheinend ziemlich berühmt. Ich habe es durch die Collections jetzt das erste Mal überhaupt wahrgenommen. Die hat 1,2 Millionen Follower, 84 Millionen Views auf ihrem Profil. Aber ich will nur eines von ihr. Ja, nämlich die Bilder von, was denkt ihr jetzt schon wieder? Nicht Schweingram. Dein Catter Day. Die Catter Day Collection will ich natürlich haben. Die süßen Katzenbilder. Genau, was interessiert mich, was die sonst über Google Plus schreibt. Ich will nur die Katzenbilder sehen. Also nicht Jana Nystrom folgen, sondern nur den Katzenbildern. Catter Day. Cats, Cats, Cats. Sie hat nämlich eine unwahrscheinlich gute Kollektion von äußerst süßen Katzenbildern. Ja, und ja, zack. Also, das könnt ihr tun, und deswegen eine wunderbare Erweiterung, das Update von Google Plus, phänomenal meiner Meinung nach, ja, und sehr, sehr überfällig bereits. Ja. Gut, und auf der Google I.O. übrigens, was ich vorhin vergessen habe, da erwarte ich auch nochmal, dass Google Plus angesprochen wird. Ich denke nämlich, dass es unbedingt eine Klarstellung erforderlich ist, weil es ja in den letzten Monaten da wilde Spekulationen gegeben hat, als ob es die nicht schon immer gegeben hätte, aber besonders halt in den letzten Monaten, da sind die ja durchgedreht. Und da muss einfach nochmal ein Machtwort gesprochen werden, meiner Meinung nach. Gut. Also, und noch was anderes, und zwar Sony hat offenbar ein Selfie-Phone hier vorgestellt. So wird zumindest interpretiert. Hauptzielgruppe ist eben die Selfie-Maker, das C4, ja, oder C4. Das soll eben die Selfie-Macher begeistern. Pff, optisch, ja, sieht aus wie ein Sony halt, in der neuesten Kategorie, ist okay. Größe ist 5,5 Zoll Display mit 400 Pixel pro Zoll Auflösung. MediaTek-Prozessor mit 1,7 GHz, der MT6752, ein Octa-Core, 64-Bit. Prozessor ist das natürlich mal wieder das große Problem. Mali T760 GPU, auch schön. Das große Problem natürlich wieder, ja, ein 64-Bit Octa-Core-Prozessor und dann 2 GB RAM. Ja, wunderbar. 16 GB interner Speicher, MicroSD-Karte bis 128 GB einzustecken. Das zeigt aber auch natürlich, dass hier nicht die Profi-User eben angesprochen werden sollen mit dem Gerät, sondern eben die, sag ich mal, in der mittleren Leistungsschiene eben die Selfie-Jäger. 13 Megapixel-Kamera vorne, okay. 5 Megapixel-Kamera als Front-Facing-Kamera ist dann natürlich für ein ausgesprochenes Selfie-Phone heutzutage. Es gibt schon 8 Megapixel für die Front-Facing-Kamera. Also, ja, ne? Aber gut ist, die Front-Facing-Kamera ist mit einem LED-Flash ausgestattet. Ja, und das heißt, dass man endlich mal vernünftige Aufnahmen machen kann, ja, mit einem Selfie. Ja, also wenn es mal dunkel ist, ja, dann zack. Das ist neu, ganz neue Möglichkeiten, ja, erschließen, ja. Ja, ich denke da jetzt nicht weiter dran. Bluetooth 4.1 ist auch dabei, NFC, klar, und LTE Ausstattung, 2600 mAh Akku, ist für die Größe schon ein bisschen knapp wieder bemessen, ja. Wobei Sony ja allgemein stromsparend ist, das wissen wir ja, die Stamina, Firmenphilosophie hat also da auch bei den Handys für viel Stromersparnis gesorgt. Android Lollipop ist drauf, 5.0. Und damit ist es eigentlich ein gutes Mittelklasse-Phone, sage ich mal. Man kann sagen schon, okay, Selfie-Fans werden da sicherlich begeistert sein, trotzdem, dass jetzt in Anführungszeichen nur 5 Megapixel in der Front-Facing-Kamera drin sind. Aber der Blitz ist natürlich optimal. Also da ist wirklich, das ist ein Riesenvorteil. Und ich denke auch, dass man ansonsten das Gerät ganz vernünftig nutzen kann mit den Leistungsdaten. Wie gesagt, ein Hammerteil ist es natürlich nicht für die normale Anwendung, aber also da wird man bestimmt nicht jetzt gleich wieder schon im ersten Jahr an die Grenzen kommen. Ja, ich denke, da ist genug Power dran drin für auch da die 2 Jahre dann rumzukriegen, ne, wo es so ein Vertrag normalerweise geht. Ja, Hugo Barra hat sich geäußert zu dem Thema MicroSD-Cards. Die Frage, die schon seit Jahren kursiert, warum machen nicht mehr alle Firmen ein Micro-SD-Karten-Slot an ihre Geräte, und die Antwort könnte man sich eigentlich nach dem Chaos, ja, zum Beispiel bei KitKat, eigentlich schon fast wieder sparen. Ich kann euch sagen, ihr habt eine Micro-SD-Karte und könnt fast nichts damit anfangen, ja, auf der einen Seite, oder ihr bindet es so ein, und meistens kommt einem da auch der Hersteller nicht entgegen, sondern es ist etwas, was vom Handy selbst, vom Gerät selbst geregelt wird, wie es bei mir zum Beispiel ist, oder das Gerät switcht die SD-Karte als euren Hauptspeicher, ja, also als euer interner Speicher, wobei es da auch nochmal Unterschiede gibt, ja, der Phone Storage, Internal Phone Storage und der Internal Storage. Das ist nämlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Also beim Internal Phone Storage, so dass alles auf die SD-Karte gespeichert wird, und dann könnt ihr den internen Storage nicht mehr benutzen. Das ist in der Tat so, und es ist äußerst deprimierend. Und es ist auch voller Fehler. Barra sagt hier klipp und klar, dass es den Grund hat, weil man eben zum Beispiel denkt, man kauft eine Kingston oder eine SanDisk-Karte und steckt die da rein und dann merkt man, dass die Qualität extrem schlecht ist, dass sie langsam sind, dass sie eben nicht von diesen Firmen sind, also Fälschungen sind. Ja, scheint öfters zu sein. Aber auch ansonsten, dass dann eben viele Menschen Schwierigkeiten mit haben, Apps, die ständig abrauschen, die ständig abstürzen, ja, Daten, die verloren gehen, ja, endlose Beschwerden und Kundenunzufriedenheiten, Frustration, und das kann man auch ein Stück weit nachvollziehen. Es ist in der Tat so, dass es oftmals Probleme gibt. Da kauft man sich eine SD-Karte und dann ist die eben nicht für HD, Full HD-Video auf einmal geeignet, weil man hier 2 Euro sparen wollte. Ne? Aber viele Leute, die wissen das gar nicht. Die sehen diese Karte, ja, da ist vielleicht ein Handy drauf abgebildet und dann kaufen die. Dann stecken die rein und auf einmal können sie keine Videoaufnahmen mehr machen. Was soll denn das? Ne? Nicht, dass die sich Gedanken machen würden über das HD, aber das ist nun mal eingestellt und jetzt geht das nicht mehr. So. Oder dann eben die Apps, die eben abstürzen, weil es zum Beispiel Timing-Probleme gibt beim Lesen von der SD-Karte auch. Ja, oder Datenfehler bei billigen SD-Karten. Und. Das ist also tatsächlich nicht von der Hand zu weisen. Aber eines muss auch mal gesagt werden. Der Grund, warum die Leute ja überhaupt eine SD-Karte haben wollen, ist doch meistens nur der, dass die Hersteller es einfach nicht auf die Reihe kriegen, genug Speicher einzubauen. Also bitte sehr, ja, ich möchte 128 GB in meinem Gerät haben. Standard, als interner Speicher, voll zur Verfügung. Wunderbar, kein Problem. Dann vermisse ich die SD-Karte auch nicht mehr. Ja. Aber solange die Hersteller hier rumknausern und immer noch Handys mit 16 oder 32 GB auf den Markt bringen, weil, tut mir leid, 32 GB sind heute auch schon nicht mehr wirklich viel. Das ist das Minimum. Ja. Dann muss ich sagen, dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn eben der SD-Karte immer wieder mal eine Träne nachgeweint wird. Denn entweder dann gibt man den Usern genug Speicher oder die Möglichkeit, auf eigenes Risiko den Speicher zu erweitern. Ja? Von mir aus riesige Warndinger drauf. Achtung, bei Verwenden einer SD-Karte haben Sie ein inkonsistentes System, das für den produktiven Einsatz nicht mehr geeignet ist. Bumm! So, aber man kann dann trotzdem die SD-Karte reinstecken. Naja. Also es wird noch viel Wasser denn rein runterlaufen, wie man so schön sagt, bevor eben das Problem grundsätzlich gelöst ist, dass es eben eine Micro-SD-Karte nicht mehr erforderlich ist. Ja. Genug Speicher reinbauen und nicht astronomische Preise verlangen für 64 GB, ja, oder für 32 GB mehr, das kann nämlich nicht sein. Wir alle wissen nämlich, was diese RAM-Bausteine im Einkauf kosten. Das ist lachhaft. Und da muss man halt von vornherein mal an den Kunden denken und das Design eben gleich so legen und auslegen auf eben riesigen Speicher. Das sollte eigentlich heutzutage ganz normal sein. Wart mal ab, wenn die 4K-Videos Standard werden. Dann können die Leute mit ihren 32 GB internen Speichern aber ganz schnell nach ein paar Minuten Video in die Röhre gucken. So sieht's aus. Google Drive mit OCR-Erkennung, ja, nun für über 200 Sprachen. Ich wollte es heute ausprobieren und da sind wir wieder beim Problem. Das soll also auch im Web gehen, ganz normal für hochgeladene Dokumente im Google Drive. Also nicht nur über diese Scan-Funktion, was übrigens bei mir Google Drive zum sofortigen Absturz bringt. Also wenn ich versuche, was einzuscannen, stürzt das Handy sofort ab. Ja, genau. Ha! Das kann man wieder der SD-Karte jetzt in die Schuhe schieben. Ich schieb's aber der Google Drive-App in die Schuhe, dass er damit nicht zurechtkommt. Mit der Kamera wahrscheinlich in meinem Handy. Auf jeden Fall kann ich die nicht benutzen, diese Scan-Funktion. Und deswegen sollte es aber auch übers Web gehen. Ja, also was hochladen und dann auswählen mit Open With und Google Docs auswählen, zum Beispiel eine PDF-Datei oder ein Bild. Und dann wird der Text umgewandelt in echten Text. Ja, also der Text im Bild wird dann umgewandelt in echten Text. Und man hat davon dann ein Google Doc, eine Google-Datei, eine Doc-Datei. Und das ist natürlich extremst interessant. Ja. Nur leider haben erste Versuche bei mir zu ernüchterten Ergebnis geführt, nämlich, dass es nicht funktioniert. Ich habe hier zum Beispiel eine wichtige Datei, die hätte ich jetzt tatsächlich gerne als Text vorliegen gehabt. Und auf dieser Datei, das ist wirklich nur eine PDF-Datei, in dem als Grafik einfach nur Textseiten gespeichert sind. Und dann kann er die nicht übersetzen, er kann die nicht erkennen. Es wird abgebrochen mit einer Fehlermeldung und fertig. Ja. Also da muss noch ein bisschen dran gefeilt werden, weil schön, wenn es über 200 Sprachen sind, es würde mir ja schon reichen, wenn es in zwei Sprachen funktionieren würde. Ja. Aber leider geht das nicht. Ich werde da noch weiter natürlich rumprobieren, ob das jetzt ein größeres Problem ist oder ob das jetzt wirklich nur auf die eine Datei bezogen ist, könnte auch ja an der Größe der Datei liegen. Aber wobei die auch nicht so groß jetzt ist. Ich kann da gerade jetzt mal schauen. Die ist nur wenige Megabyte groß, also nicht. Nein, dauert jetzt lang. Drive heute sehr langsam, gar nicht gut. Egal, also die ist nur wenige Megabyte eigentlich groß. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn es dann funktioniert, dann soll das auch gut sein. Soll ich jetzt mal alle 200 Sprachen vorlesen? Nein, keine Angst, das mache ich nicht. Wir sind sowieso schon wieder ganz schön schlecht in der Zeit. Ich muss mich jetzt ranhalten. Ach Mann, ich hab's wieder zu viel gequatscht. Ja gut, okay, deswegen komme ich jetzt gleich zu Sega. Die wollen nämlich einige Spiele aus dem Store entfernen. Achtung, deswegen. Wenn ihr also noch einige Sega-Spiele haben wollt, ja, jetzt zuschlagen, jetzt runterladen, viele sind ja auch kostenlos, denn die werden entfernt aus dem Play Store und damit könnt ihr sie dann nicht mehr bekommen. Wenn ihr sie aber habt, dann wird, so wie ich das verstanden habe, das bei euch auf dem Gerät auch drauf bleiben und ihr könnt die so lange nutzen, bis euer Gerät über den Jordan geht oder sogar in eurer Library dann wieder installieren, aber eben die eigentlichen Spiele werden dann entfernt und man kann sie nicht mehr kaufen oder herunterladen, wenn man sie noch nicht hatte. Ja, und dann Vorregistrierung für Apps, das soll kommen. Wieder ein Weg im Play Store, alles zu verkomplizieren, meiner Meinung nach. Es ist, ihr könnt es schon ausprobieren, und zwar, wenn ihr auf die App Terminator Genesis, aber mit Y hinten, also Genesis mit Y, Revolution schaut, da könnt ihr euch vorregistrieren, ja, für die App. Und da kriegt man also Benachrichtigung, wenn die App also dann verfügbar ist. Das hört sich zwar jetzt gut an, aber Bedienung vom Store wird immer komplizierter. Jetzt schon Pre-Register, oh nein. Ich sehe schon kommen, dass da wieder etliche Entwickler schnell jetzt hier ihre Apps reinhauen, die es noch gar nicht gibt und ehrlich gesagt, die es dann auch nie geben wird. Ja, wenn das also Schule macht und das offiziell für alle freigegeben wird, für alle Entwickler, dann werden wir Tonnen an Apps sehen mit Vorregistrierung, die nie ausgeliefert werden. Ja. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und der Überblick leidet natürlich dann auch wieder darunter. Also, das hätte man vielleicht anders da zum Beispiel die Watchlist machen können. Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall finde ich das sehr, sehr störend. Aber vielleicht finden einige die Funktion auch so gut, dass es nicht weiter ins Gewicht fällt, dass das dann jetzt alles, dass man dann noch mehr aufpassen muss jetzt im Play Store, was man eigentlich anklickt. Ne? Aber, ja, ich denke, es wird wohl beide Seiten geben daran. So, dann komme ich mal zu den Community-Sachen. Ganz kurz LG G4, was ist neu? Da hat der Andreas hat geschrieben zum Thema LG G4. Hab selber vor 3 Monaten das G3 gekauft, da ich mich aus Versehen auf mein Nexus 4 gesetzt habe und das Display-Glas gebrochen ist. Heul. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt gegrinst habe. Entschuldigung, das ist echt übles gemeint. Das Nexus 7 war mir einfach zu teuer, aber das ist ein anderes Thema. Hab mich dann eben für das G3, 32 GB RAM, ja, und 3 GB Hauptspeicher entschieden. Hab das jetzt mal korrigiert. Auch das G3 hat schon Laser-Autofokus, eine 13-Megapixel-Kamera mit Bildstabilisator, Video wird mit maximal 4K aufgenommen, Selfies werden mit 1920x1080 gemacht, 5,5 Zoll Display mit WQHD-Auflösung, 3000 mAh Akku. Auf das Leder kann ich auch sehr gut verzichten. Also, wo ist der Mehrwert für das, der für das G4 spricht? Wo ist der hohe Preis für das G4 gerechtfertigt? Das G3 ist ein solides Gerät zum fairen Preis und meines Erachtens nach wie vor ein echter Konkurrent für das G4. Nun, es ist eben mal Produktpflege, lieber Andreas. Es ist das neue Gerät. Ja, das ist the new king in town bei LG, das ist ganz klar. Ich habe aber auch mal hier eine Seite gefunden, LG G3 gegen G4. Was ist denn jetzt wirklich unterschiedlich? Und das sind schon ein paar Sachen, wo man sagen kann, je nachdem, was man damit macht, kann das auch tatsächlich interessant sein. Allein schon von den technischen Daten her. Auf mehr kann ich und will ich jetzt auch nicht eingehen. Muss man sagen, okay, der 5,5 Zoll Display, das ist gleich soweit, ja. Aber beim Prozessor fängt es schon an. Snapdragon 808 Hexa-Core kann also dagegen kann der Snapdragon 801 schon wieder nicht mehr anstinken, der Quad-Core im G3. Ja. Dann auch hier mit dem Speicher, 3 GB Hauptspeicher in jeder Version. Da gibt es keine kleine 16 GB Version. Interner Speicher auch 32 GB, auch da gibt es keine kleinere Version davon. Ja. Akku ist gleich. Kamera ist beim LG G3 natürlich die 13-Megapixel-Kamera, beim LG 4 die 16-Megapixel-Kamera mit einer Fokus Brennweite 1.8, ja, und 8-Megapixel Front-Facing-Kamera. Da sieht man nämlich an der Sache, was ich eben schon beim Sony kritisiert habe mit dem Selfie-Phone, das mit 5 Megapixel als Selfie-Phone vermarktet wird. Hier hat man eine 8-Megapixel-Kamera im Gegensatz zu der 2,1-Megapixel-Kamera echte Auflösung von Front-Facing beim G3. Ja, also da gibt's schon ein paar Unterschiede natürlich. Und wer es jetzt auch mal abseits von den technischen Daten im tatsächlichen Vergleich hier genaueres sehen will, der kann hier auf diesen Link mal klicken, Android Pit. Die haben das nämlich hier Seite an Seite gegenübergestellt. Ja, Cyanogen, die eigene Demontage geht weiter. Damit Spike hat einen Link geschickt darüber. Und zwar schreibt er, hallo, so langsam werden mir die von CM unsympathisch, also von Cyanogen Mod, erst Microsoft nun das, wollen wohl mit Gewalt Nutzer loswerden und Geld verdienen, hoffe mal, dass Google bald mal die Rechteverwaltung ändert, wünsche mir das, wenn ich eine App installiere, nicht alles abhake, was die App will, sondern einzelne Berechtigungen verweigern kann, geht bei den Mitbewerbern ja auch, der Dialer wird bei mir wohl deinstalliert. Ja, damit willst du wohl ansprechen, also dass einer der Hauptgründe, warum Cyanogen Mod beliebt oder genutzt wird, die Rechteverwaltung ist. Ja. Ja, das ist so ein zweischneidiges Schwert mit dieser Rechteverwaltung. Und zwar ist das Problem, dass eben ein normaler Benutzer, wie so oft, hier nicht nachvollziehen kann, welche Berechtigung eine App braucht zum Funktionieren. Ja, und oftmals stehen da nicht für normalen Nutzer nicht logische Sachen drin, zum Beispiel, dass auf alle Telefondaten zugegriffen werden kann. Dann machen die meisten was? Auf meine Telefondaten? Auf meine Kontaktdaten? Niemals, ja, und schalten die Funktion ab. Ja, dann können Sie das Programm über benutzen, wenn auch nur eine Nachricht an irgendjemand geschickt werden soll, ja, dann war's das, dann funktioniert die App nicht mehr. Das wird zu einem riesen Chaos führen. Ja. Google hat ja schon angekündigt, dass sie bei Android M, oder wird zumindest spekuliert, wo habe ich das her, Google hat angekündigt, nein, es wird spekuliert, dass Google bei Android M eine Rechteverwaltung einführen wird. Wenn, dann wird die aber ganz anders aussehen als als jetzt einzelner Berechtigung komplett da rauszunehmen. Die muss anders aussehen. Sonst werden eine Schar von Usern mit nicht funktionierenden Apps die Hotlines fluten, die Kommentare im Marketplace mit einem Stern runterziehen, ja, weil die Leute dann die App nicht zum Laufen kriegen und nicht mal auf die Idee kommen, dass es vielleicht daran liegen kann, dass man der App jegliche Berechtigung entzogen hat. Das ist eben ein Problem. Ja. Man muss schon dafür sorgen, dass zumindest die Funktion dann so weit versteckt ist, dass Otto Normalverbraucher da gar nicht erst drankommt. Ja. Das tut mir furchtbar leid, dass ich das sagen muss, aber es ist nun mal so. Die Taschenlampen-App, ja, die braucht keinen Zugriff auf das Telefon oder Speicher. Ja, da haben wir aber gleich wieder ein anderes Problem auch, was für die Entwickler dann sich stellt. Wie sieht's denn aus mit den Werbeeinnahmen? Ja, klar, dass eine Taschenlampen-App zum Beispiel keine Zugriff auf die GPS-Daten haben muss. Ja, das ist klar. Aber wenn das nun mal eine Free-App ist, die mit Werbung finanziert wird und der Entwickler kriegt die Möglichkeit genommen, eben diese Werbung zu schalten, ja, mit und für viele Werbung wird eben GPS-Koordinaten vorausgesetzt. Schließlich wollen die Firmen nicht, wenn ein Produkt nur in den USA angeboten wird, dass in Deutschland irgendjemand damit behelligt wird. Ja, damit können die nichts anfangen, müssten aber dafür zahlen. Das geht nicht. So, wie soll das dann geregelt werden? Ja, da, Probleme über Probleme, das eine Lösung habe ich nicht. Ja. Und ich glaube, auch Google tut sich da ziemlich schwer damit und deswegen ist es eben nicht ganz so einfach. Gut, Anleitung noch zu Lollipop, auch das von mir jetzt beiden guter Tipp. Wer also Lollipop mal eine Kurzanleitung haben will, außerhalb vom Gerät selbst, ja, wird ja immer gesagt, ja, man braucht bei so einem intuitiven System, braucht man ja keine Anleitung, ja, mag es sein, aber manchmal möchte man vielleicht doch nochmal was nachgucken und da gibt's jetzt ein kostenloses E-Book oder auf Google Play, die Android-Kurzanleitung in Deutsch für Android 5.0 Lollipop. Die könnt ihr größtenteils auch für 5.1 und 5.1.1 und so weiter benutzen. Also das sind die Unterschiede nicht ganz so groß. Grundsätzlich könnt ihr das machen. Gut, dann komme ich jetzt noch zur App der Woche. SimCity Build It. Ja, genau. Habe ich jetzt mal als verzweifelter CityBuild-User, ja, habe ich mal nach Möglichkeiten gesucht, wie man jetzt hier sowas Ähnliches haben kann. Und da bietet sich natürlich gerade eine Mobile-App richtig gehend an. Und da bin ich jetzt auf SimCity Build It gestoßen. SimCity natürlich ein alter Bekannter, aber hier in einer ganz neuen Aufmachung. Leider auch mit In-App Purchasing System. Ja, das heißt, die App ist kostenlos, aber wer da schnell vorankommen will, der kommt nicht drum herum, hier Geld auszugeben. Ja, In-App. Aber wer Geduld hat, der kann da natürlich dann auch hier spielen, wenn er es nicht eilig hat mit seinem Wachstum der Stadt und so weiter. Ja. Die Grafik ist sehr gut. Ja, für eine Mobile-App ist das wirklich sehr, sehr schön. Also stunning 3D-Graphics, würde ich mal sagen, kann man schon durchaus gelten lassen. Ja, also wenn man da mal die Evolution anschaut, hier bei SimCity, also da muss ich sagen, für Mobile-Verhältnisse Wahnsinn. Ja, sehr schön, gefällt mir gut. Und die Optionen sind sehr, sehr umfangreich. Leider auch mal wieder das große Problem mit dem Wasser und mit der Stromversorgung und Feuergefahrabdeckung und so weiter. Das Ganze, was man eben von SimCity kennt, ist hier auch umgesetzt auf Mobile. Da hätte ich mir gewünscht, dass es ein bisschen vereinfacht worden wäre, weil das nervt dann doch schon auf Mobile hier auch noch diese Sachen zu achten. Bei SimCity 2000 weiß ich, da gab es die Möglichkeit, das alles einfach auszublenden und dass man einfach nur spielen konnte, ohne sich jetzt auf die Wasserversorgung zum Beispiel zu kümmern. Ja, man brauchte einfach nur genug Wasserwerk bzw. genug Strom Werke und dann konnte man, wurde der Rest quasi alleine erledigt. Hier ist es nicht mehr ganz so einfach dann und das nervt schon manchmal ein bisschen. Aber insgesamt gesehen ist es äußerst gut und macht auch riesen Spaß, wenn auch halt wie gesagt alles ziemlich langsam abgeht mit der Produktion von Gütern und dann entsprechend dann die Gebäude zu bauen. Da ist es dann natürlich oftmals verführerisch, wenn man sagt, okay, ich gebe hier jetzt so viel aus und so viel aus und so viel aus und dann zack, zack, zack, dann geht das. Ja, aber die Realität ist halt hart. Vielleicht ist das auch etwas, was man dann als Lektion von SimCity Mobile mitnehmen kann. Realistischer als die anderen Versionen, wo man eben nichts mit teurer Münze bezahlen muss. Ja, denn hier sieht man mal, wie das ist. Wenn kein Geld vorhanden ist, dann kann man auch nichts aufbauen. Und wenn die Stadt verschönert werden muss und die Kassen sind leer, dann geht's halt nicht mit der Stadtverschönerung. Da muss man erstmal ein paar Firmen ansiedeln, ja, die eben Gewerbesteuer zahlen. Dann kann man sich die schönen Parks leisten. Tja, ne? So ist das eben. Wie im echten Leben, möchte ich fast sagen. Okay, also App der Woche, SimCity Build It, kostenlos, in Anführungszeichen, ja, im Store, im Play Store zu bekommen. Wie gesagt, Warnung, In-App-Purchases, die euch arm machen können, innerhalb von kurzer Zeit. Und deswegen aufpassen. Gut, damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit unter Uncast, die Uncast-Community oben bei Google Plus eingeben und schon findet ihr die entsprechende Seite. Oder wenn ihr die Links und weitere Informationen haben wollt, könnt ihr auch den Feed direkt besuchen unter uncast.thenetcasts.com, uncast.thenetcasts.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcasts.com, sonst landet ihr irgendwo anders da. Und kurz noch erwähnen, weil ich schon lange nicht mehr getan habe, auch die Intro- und Outro-Musik, die ist von Zero Project, einem griechischen Künstler übrigens. Und der Track ist lizenziert in einer Creative Commons License 3.0 by SA und der Titel ist Infinity. Ja, Infinity. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!